Ja, die gibt es. Also Filme werden ja, das ist jetzt ganz banal, offiziell auch auf Märkten gehandelt, also auf den Märkten von Cannes, Berlin oder auf den großen American Film Market in Los Angeles. Und dadurch gibt es offizielle Richtlinien. Und ein Film darf sich dann immer American Independent Film nennen, wenn maßgeblich nicht die großen Produktionsfirmen wie Fox, Sony, Walt Disney und so weiter dabei waren, wenn er zu 51% außerhalb des Studiosystems gedreht wurde. Und ich finde, außerhalb des Studiosystems in diesem Zusammenhang eine ganz schöne Umschreibung, weil es tatsächlich so ist, dass der American Independent Film ja den künstlichen Raum des Studios verlässt, sich in die Wirklichkeit begibt, in das Leben hinein. Also hier sind wir wirklich schon bei einer inhaltlichen Definition, die es auch schon eigentlich so lange gibt wie die Kinogeschichte. Also ich muss da mal an Charlie Chaplin erinnern. Der hat ja 1919 schon auch eine eigene Produktionsfirma mit anderen Darstellern gegründet. Das war United Artists, weil sie ihre künstlerischen Visionen einfach aufrechterhalten wollten. Und wenn man jetzt an Charlie Chaplins Figur The Kid denkt, dann sieht man doch ihn immer einsam durch ein Amerika ziehen, jenseits des amerikanischen Traums. Und damit würde ich mal sagen, ist das auch schon eine Urgestalt des American Independent Kinos, weil darum geht es eben eigentlich immer in diesem Kino, dass es sich in andere amerikanische Lebenswelten umschaut. So hat es also mal angefangen. Wo steht er denn heute, der American Independent Film? Ja, ich würde gerade in den letzten Jahren gerne wieder von einer Regionalisierung sprechen. Also wenn ich jetzt an David Gordon Green denke, der dreht eben in North Carolina, oder an Jeff Nicholson, der dreht in Arkansas. Und das sind beides so Regisseure, die sind schon interessiert an dem amerikanischen Gewaltphänomen, das durch Generationen immer weiter vererbt wird. Aber sie lösen das nicht eben in so einem formelhaften Kino aus. Also wenn eine Waffe auftaucht, weiß man nur, irgendwann wird geschossen. Sie gehen eben eher in diesen Alltag rein. Und sie sagen eben auch, der Alltag in den Provinzen ist langsamer und ruhiger. Also das sind eher beobachtende Filme, wo man einfach auch viel von den Lebenswelten mitbekommt, von der Arbeitslosigkeit, von der Perspektivlosigkeit. Und in diesem Zusammenhang würde ich eben auch gerne den Film von Deborah Granik nochmal erwähnen, Winterspoon. Der war ja vor 2 Jahren auch für den Oscar nominiert. Der nimmt uns ja mit in den Mississippi zu so, ja, kann schon sagen, sogenannten White Trash-Milieu. Aber wie die Regisseurin das zeigt, kriegt ihre junge Heldin eben doch eine Würde und eine Geschichte. Und ich habe das Gefühl, diese Art des American Independence Kino macht eigentlich Lebenswelten sichtbar, die man ansonsten in Amerika nicht so gerne sieht und die gar nichts mehr eigentlich mit dem Obama-Amerika zu tun haben. Und diese Woche nun ist Kid Thing in den Kinos gestartet. Das ist ja der Anlass für uns, mal über das American Independent Kino zu reden. Das ist ein Film der Brüder David und Nathan Zellner. Wie lässt sich der hier einordnen? Ja, die beiden sind eben in Texas groß geworden. Die kennen sich da aus in dieser trostlosen Weite. Das ist auch unglaublich. Also die Kamera zeigt eine Weite, die trotzdem was Klaustrophobisches hat. Immer grün ist es, aber es ist immer das gleiche Grün. Und sie drehen eben auch an Originalschauplätzen, hier auch mal mit Laiendarstellern, die ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Gesicht eben auch mit reinbringen. Und sie haben den Mut, wie überhaupt dieses Kino, ja, ich will noch niemals Anti-Helden sagen, sondern einfach von Menschen zu erzählen, die alles andere als Sympathieträgerin sind. Also in ihrem Film spielt eine 10-Jährige die Hauptrolle und die Trostlosigkeit ihrer Umgebung hat eigentlich auch schon auf sie abgefärbt. Es gibt nichts mehr Lebendiges, deshalb muss sie mit allem so rumexperimentieren, mit Maden, mit Kühen und so weiter, um zu gucken, was lebt überhaupt noch. Und sie ist überhaupt auch sehr aggressiv. Sie geht beim behinderten Mädchen auf die Geburtstagsfeier, macht dann die Geburtstagstorte kaputt und trotz dieser Sachen, dieser Aggression folgt man ihr, weil man einfach spürt, die Regisseure wollen mehr erzählen, die wollen ja jetzt nicht richtig Ursachenforschung betreiben, aber uns schon einfach von einem ganz anderen Alltag erzählen. Und dann kriegt der Film eben auch noch was Märchenhaftes. Das ist ganz schön, aber es ist wirklich ein sehr böses amerikanisches Märchen. Also Kid Thing passt dann rein in diese Art, des American Independent Kino zu regionalisieren, also Filme, die die Provinzen auf die Leinwand holen und die einen sehr starken Realismusbezug haben. Und dann gibt es diese sogenannten Mumblecore-Filme. Das hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Mumblecore als Subgenre des American Independent Films. Was zeichnet die aus? Ja, die haben so was schön Beiläufiges. Ich meine, Mumble heißt ja Murmeln und so sind die Filme auch. Sie sind so dahin gemurmelt. Es gibt auch unheimlich viel Dialoge und deren Hauptvertreter sind André Buchalski und Joe Swanberg. Und man könnte jetzt sagen, es geht immer um junge Leute, um deren Liebesproblem. Probleme und so weiter. Und das hat vielleicht was Privates, aber diese Filme sind schon wieder so privat, dass sie sich auch wieder zur Politik öffnen können. Und da sollte man vielleicht von diesem wunderbaren Francis Ha von Noah Baumbach erzählen, der ja seit einigen Wochen sehr erfolgreich hier in unseren Kinos läuft. Da folgt man ja der Mumblecore-Königin Greta Gerwig, die überhaupt auch an dem Drehbuch mitgeschrieben hat, durch New York. Sie ist Tänzerin und man bekommt einfach mit, Manhattan ist schon in weite Ferne gerückt, da kann man gar nicht mehr leben. Also es geht wirklich um den Existenzkampf einer jungen Frau und das wird alles so, ja, ganz schön in der Leichtigkeit erzählt und man ist trotzdem mittendrin in einem New York, wo es eigentlich gar keinen Platz mehr für junge Menschen gibt, weil die sich das gar nicht mehr leisten können. Klingt auf jeden Fall alles nach dem amerikanischen Kino, das man gerne sieht im Vergleich zu manchen Blockbustern. Wie sehen Sie denn persönlich die Zukunft des American Independent Kinos? Naja, es ist ja so, dass das große Hollywood-Kino sich ja gerade neu erfindet, ne? Mit den ganzen neuen Techniken, alles wird auf 3D umgestellt und da ist man ja noch nicht richtig weit gekommen. Es werden ja immer noch die gleichen großen Geschichten erzählt und kaum einer dieser Sommerblockbuster konnte ja gerade überzeugen. Und deshalb ist, glaube ich, das American Independent Kino gerade wieder im Kommen, weil es ja auch das Bedürfnis nach diesen anderen Geschichten gibt. Aber gleichzeitig finde ich eben auch die Wechselwirkung zwischen Hollywood und dem Independent Kino ganz interessant. Ich meine, die Coen-Brüder, David Lynch oder Tarantino, natürlich wurden die dann auch von den Größeren irgendwann entdeckt, aber die haben ja so eine ganz eigene Autorenschaft mit nach Hollywood gebracht oder Christopher Nolan, der mit seinem sehr experimentierfreudigen Memento entdeckt wurde, diesem rückwärts erzählten Film, und der dann auf einmal Batman, diese Figur, sehr populäre amerikanische Figur, wieder völlig neu definiert hat. Also das ist spannend und ich glaube, das wird auch auf immer und ewig spannend bleiben.